Sunset Project. Wir stampfen immer weiter und die Leute stampfen mit. Ey, Alter, mach mal lauter, nimm die Hände aus dem Schritt. Wir stampfen immer weiter, Mensch, Hopper, seid ihr down? Habt ihr Eier auf den Ohren, wollt ihr unsere Sachen kaufen? Wir wollen keine Pops, setz die Mützen richtig auf. Löscht das Feuer in der Tonne, zieht die Hosen bis zum Bauch. Wir stampfen immer weiter, auch die Hopper stampfen mit. Irgendwann